Kollektivistische Kulturen sind Schamkulturen. Individualistische sind Schuldkulturen. Als eine Form von Selbstekel ist Scham eine soziale Emotion. Wir schämen uns vor anderen, entweder in ihrem Angesicht oder wenn wir uns ihre Reaktionen ausmalen. Wer sich schämt, meint, er habe die eigene Ehre oder die Ehre der Familie oder Gruppe beschmutzt. Schon dieser Gedanke deutet an, dass es sich bei Scham um eine Reaktion auf eine moralische Infektion handelt. Während sich Schuldgefühle als eine Form von Selbstzorn eher auf einzelne Handlungen beziehen, schämen sich Menschen eher dafür, wie sie sind. Wer sich schämt, will sich vor den Augen der anderen verstecken. Wer Schuld empfindet, also Gewissensbisse hat, will auf die Geschädigten zugehen und sich entschuldigen. Schuld sagt, die Tat ist falsch. Scham sagt, ich bin falsch. Bei Schuld fragt man sich, wie man mit seiner Tat leben kann. Bei Scham eher, ob man noch in der Gruppe leben darf. Scham findet ihre Gegenspielerin in der Ehre. Wer unter Konservativen die Ehre der Gruppe oder Familie verletzt, erzeugt bei anderen Ekel und bei sich selbst Scham, also Selbstekel. Wie die Schablone der 6 Prinzipien besagt, beruht nicht nur Reinheit, sondern auch Loyalität auf einer Ekelneigung. Dabei zeigen sich diese Unterschiede nicht nur zwischen Kulturen, sondern auch innerhalb ein und derselben Kultur. Kurz gefasst, die Welt ist polarisiert. Die Jungen in den Städten wollen eher Offenheit, die Älteren auf dem Land eher Tradition. Seit einiger Zeit schreitet der progressive Wandel immer schneller voran, daher vergrößert sich der Bruch zum Altbekannten. Ein Teil der Bevölkerung reagiert darauf mit reaktionärem Trotz. Sie werden zu Nationalisten oder religiösen Fanatikern. Konservative Länder sind kollektivistisch und erwarten mehr Unterordnung vom Einzelnen. Diese Staaten sind arm, wenig innovativ und verletzen eher die Menschenrechte. Progressive Länder fördern Individualismus, Vielfalt und Selbstverwirklichung. Und sie regulieren Vergehen über Schuld. Konservative Länder hingegen sind Schamkulturen, die Wert auf die Ehre der Gruppe oder der Familie legen. Wer sie verletzt, erzeugt bei anderen Ekel, bei sich selbst hingegen Selbstekel, also Scham.